durch das einmalige Opfer, das Jesus Christus gebracht hat für alle Menschen, ist die Zusage zugleich gefestigt worden, dass er bei denen sein will, die sich ihm unterstellen und angehören. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sprach Jesus Christus. Ich lese uns heute weiter aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefes, die Verse 23 bis 28, wo es zunächst auch um die Betrachtung der Schwere der Sünde geht, aber dann um das himmlische Opfer, das sogar die schwerste Sünde getilgt hat. Also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. In den Versen zuvor lasen wir ja, dass die Geräte in der Stiftshütte besprengt werden mussten mit Blut, damit sie gereinigt und geheiligt werden zum Gottesdienst. Nebenbei gesagt, hier habe ich wieder das Modell des Tempels zu Jerusalem hingestellt, was uns Geschwister Nahun freundlicherweise für einige Zeit ausliehen. Jetzt können wir da hinten, das hintere Teil kann man hochheben, da sieht man das Innenleben. Es soll einfach nur veranschaulichen, welch ein Aufwand Gott von Israel erwartete, um in seiner Nähe bleiben zu können. Das war ein Gottesdienst, der Tag und Nacht und Nacht und Tag vollführt werden musste. Hier gab es keine Pause. Brandopfer musste Tag und Nacht da sein, der Leuchter musste immer leuchten. Und es war eine ständige Bewegung, um in der Gegenwart Gottes bleiben zu können. Gott hat das so angeordnet und hat gesagt, das müsst ihr tun. Es war vorher die Stiftshütte, das Zelt, was sie auf der Wanderschaft durch die Wüste mitgenommen haben. Und später in Jerusalem wurde dann das Haus Gottes gebaut durch Salomo. Und Gott hat es bestätigt und hat verordnet, dort müsst ihr jeden Tag erscheinen, die Priester, die Leviten, um Gott zu dienen, damit das Volk überhaupt vor dem Angesicht Gottes existieren konnte. Wir könnten sagen, auf den ersten Blick, ach, wie leicht haben wir das heute, nicht? Wir können sogar unseren Tagesgeschäften nachgehen und bleiben Gottes Kinder. Aber die Priester, die durften ihren Tagesgeschäften nicht nachgehen. Sie mussten immer parat sein. Sie mussten immer in der Vorbereitung sein, sich zu heiligen, wenn sie dann dran waren, vor Gott Rauchopfer, Brandopfer, verschiedene Opfer zu bringen, anstelle des Volkes. Und das Volk musste, wenn es eingedenk wurde irgendeiner Schuld, nicht nur sagen, es tut mir leid, sondern darüber nachsinnen, wo nun der Einzelne das beste, reinste Tier zum Opfer herbekommt. Da ging es dann auch darum, dass man ja ein bisschen von seiner Substanz investieren musste. Und nicht nur irgendein Schaf, was man sowieso loswerden wollte, weil es hinkte, sondern ein absolut gesundes, was man am liebsten als einziges behalten wollte von der ganzen Herde. Das musste man raussuchen, beobachten, ob es wirklich gesund ist und dann hinbringen zum Tempel und vor den eigenen Augen schlachten lassen anstelle der eigenen Schuld. Zur Zeit des Hebräerbriefes stand auch noch der Tempel zu Jerusalem. Es wurden täglich Tiere geopfert. Es gab täglich diesen von Gott verordneten Gottesdienst. Und auf der anderen Seite war die Gemeinde Jesu, waren die, die erkannt haben, Gott hat sein Wort erfüllt, der Messias ist gekommen, er wurde gekreuzigt für uns, er ist auferstanden von den Toten und nun will er uns einen neuen Weg, den wir vorher nicht kannten, führen. Allerdings, und wir wissen ja, wie leicht das ist, wenn wir in unsere Familien zurückkommen, wie schnell wird man beeinflusst von der Art und Bewegung der Frau, des Mannes, der Kinder, der Verwandten. Schon ist man in dem Fahrwasser der anderen, was die gesagt haben. Hatte sich aber vorgenommen, innerlich beim Herrn zu bleiben. Ach na, man muss ihnen ja auch gefällig sein. Wie schnell konnte das dort passieren, wenn die eigenen Verwandten mit Opfertieren zum Tempel marschierten, um es dem Priester zu überantworten und die Sünden zu bekennen, dass man geneigt war, das Gleiche wieder zu tun? Dass man sagt, na ja, ich kann ja an Jesus glauben, aber das andere, das will ich auch weitermachen, habe ich doch bisher gemacht. Warum soll ich denn das jetzt nicht mehr machen? Versteht ihr diese Spannung? Wenn wir das auf unser Leben einfach mal herabdenken, dann merken wir, wie beeinflussbar wir sind. Da braucht nur jemand kommen und mir irgendwas erzählen und schon bin ich eingenommen, kriege ein Herz der Barmherzigkeit, Gedanken, muss ich ihm helfen, muss ich ihm nicht helfen? Vorher hatte ich gerade gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe schon da und da einen Termin. Und dann steht er vor mir, einer, und erzählt mir irgendetwas und ich werde schwankend, ob ich den Termin einhalten kann oder soll oder ob ich mich jetzt dieser Person widmen soll. So beeinflussbar sind wir. Wir hören Radio, wir schauen fern, wir lesen Zeitung. Wir kriegen viele Nachrichten und das bewegt uns. Ich sage das alles nur mal, um deutlich zu machen, wie es auch den Gläubigen hier in der Urgemeinde erging, zu Jerusalem. Heute können wir leicht darüber urteilen und sagen, na ja, bitteschön, entweder er glaubt oder er glaubt nicht. Ihr habt doch erkannt, dass Jesus der Herr ist. Warum tändelt ihr mal hierhin, mal dahin? Ja, das ist leicht darüber zu sagen. Aber wir wissen, das könnten auch andere über unser Leben jetzt sagen, wo wir so manchmal beeinflussbar sind und hin und her wanken. Heute haben wir so gesagt, morgen sagen wir so. Ja? Versteht ihr? Der Mensch ist schwach und ist leider, wenn er nicht ganz fest an Jesus bleibt, immer beeinflussbar. Darum der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, denkt daran, alles wurde doch mit Blut gereinigt. Auch die Gegenstände im Tempel mussten rituell erstmal gereinigt werden. Nicht nur mit Wasser, sondern mit Blut. Es musste ein Tier sterben, damit der Altar würdig wird, etwas aufzunehmen, was man Gott opfern will. Es musste vieles mit Blut gereinigt werden. Und wie die Abbilder des himmlischen Heiligtums gereinigt werden mussten, und ein Opfer gebracht werden musste, so sollte auch im Himmel ein Versöhnungsopfer Raum gewinnen und gebracht werden in Christus, das uns in die Gegenwart Gottes kommen lässt. Und zwar, wie haben wir gelesen, es muss ein viel besseres Opfer noch sein. Viel besseres als das, was zu Jerusalem gebracht worden ist und ständig gebracht worden ist. Viel, viel besser. Und das ist in Jesus Christus geschehen. Also, Israel und die Gläubigen, ihnen war deutlich, dass es keine Vergebung der Schuld gibt, sei es selbst verschuldet oder ererbte Schuld oder Sünde, außer durch ein stellvertretendes Opfer. Jeden Tag kriegten sie das mit. Sie konnten nichts selber ungeschehen machen. Sie konnten nicht selber versöhnen mit Gott. Sie brauchten ein stellvertretendes Opfer. Blut für meine Schuld. Blut für die Schuld, die ich auch nicht selber begangen habe, sondern die ich ererbt habe. Blut musste fließen, damit ich vor Gott stehen konnte. Es ist also der Gedanke, daran, wie groß und schwer doch die Schuld sein muss, dass Blut fließen muss, reicht denn nicht ein Wort, dass Gott sagt, so, vergessen, Schwamm drüber? Nein, es musste Blut fließen, damit ich vor Gott stehen kann und leben kann. Ohne Blut vergießen, so haben wir gelesen, keine Vergebung. Allerdings Tieropfer, und das war ihnen auch bewusst. Und sie machten sich viele Gedanken darüber. Tieropfer konnten nicht gänzlich reinigen. Vergeben ja, aber vergessen nein. Wir kennen das auch aus der zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich würde das mit einem alttestamentlichen Opfer vergleichen. Wenn wir so handeln am Nächsten, dann sind wir alttestamentlich geprägt, vergeben ja, aber vergessen nicht. Jetzt sollte aber was Neues kommen. Gott will auch vergessen. Zwei Bibelstellen möchte ich dazu einfach mal zitieren. Vorausschauend in Jesaja 43 sprach der Herr, schon im Blick auf das Zukünftige, Vers 25, ich, spricht der Herr, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Ich gedenke deiner Sünden sogar nicht. Yom Kippur, der große Versöhnungstag, heißt ja eigentlich nur ein Tag, wo alles zugedeckt wird, aber ist nicht weg. Wir lesen aber im Hebräerbrief, dass Gott sein Wort erfüllt hat, sandte den Messias, Jesus Christus, dass sogar das Denken an die Sünde weggenommen worden ist. Das Gewissen ist gereinigt worden. Ist gar nicht mehr da. Ist gar nichts passiert. Alles ist weg. Das hat Gott in Jesus getan. Durch die Tieropfer klappte das nicht. Ja? Aber der Herr hat es verheißen, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Lesen wir dazu noch Jeremia 31, da wird es noch etwas deutlicher. 31, Vers 34. Hier wird das Neue, der neue Bund verheißen, der Heilige Geist, der dann in das Herz des Einzelnen kommt. In Vers 33 steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das war also eine Prophetie, die ja noch nicht erfüllt war. Pfingsten war die Erfüllung, dass der Geist und das Gesetz in das Herz der Gläubigen kam. Und was steht dann? Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist also der weitere Schritt, nicht nur vergeben, sondern vergessen. Nimmermehr gedenken, nie mehr aufgerollt. Liebe Geschwister, das ist auch für uns heute so wichtig. Wir rollen so gerne die Fehler der anderen immer wieder auf. Ne? Das ist die menschliche Art, die uns oft leider begleitet, aber die ist nicht richtig und die ist nicht gut. Schon gar nicht für Kinder Gottes. Gott macht das nicht. Was er vergeben hat in Christus, ist vergessen. So können wir also frei, ich will es mal so Menschen sagen, von null wieder beginnen, als ob wir die Sünde nie begangen haben. Frei von null. Gereinigtes Gewissen. Das sollten die Gläubigen dort in Jerusalem, die Hebräer, neu verstehen. Denn was vor Gott bestehen soll in Ewigkeit, muss völlig gereinigt sein, muss völlig frei sein von jeder Befleckung, von jedem negativen Gedanken. Was aber durch Tierblut und durch Menschen nicht möglich war, das ist bei Gott möglich. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, und richtete eine Gerechtigkeit auf, die ihm gefällt, die keiner mehr zerstören kann, die alles umfasst, was vor seinem Angesicht Bestand haben darf und alles austilgt, was nicht bestehen kann. Die Erkenntnis über die Schwere der Sünde war also auch schon unter den Gläubigen in Israel vorhanden. Das tägliche Opfer, die ständige Konfrontation, schon wieder ein Opfer, schon wieder ein Opfer, schon wieder ein Opfer, ja, ohne Pause, erinnerte sie daran, ja, die Sünde, die klebt ganz schön an uns, schon wieder ein Opfer, schon wieder ein Leben für mich, schon wieder ein Leben für das Volk und auch im Yom Kippur. Es gab zwar die Verheißung, aber ist sie nun wirklich gänzlich erfüllt, wie in Jesaja 1, Vers 18, wo Gott sagt, doch, ich tue etwas, was euch völlig frei macht, denn wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das heißt, so sauber sollt ihr werden. So frei sollt ihr denken können und in dieser Freiheit handeln können. Und nun wurden sie immer wieder damit konfrontiert. Ja, aber so bin ich gar nicht so frei. Schon wieder ein Opfer, schon wieder ein Opfer. Die Rabbiner machten sich auch Gedanken durch die Jahrhunderte. Wie ist denn das? Was wird mir wirklich vergeben durch diese vielen Opfer? Sie haben nicht einfach bloß ein Tier gebracht und gesagt, so nun ist die Sache erledigt, sondern sie haben sich Gedanken darüber gemacht. Was bewirkt denn das überhaupt? Wir müssen ja ständig neu opfern. Nimmt es dann wirklich die Sünde weg oder welche Sünde wird getilgt? Und da sind sie auf 4 Punkte gekommen. Da hat Rabbi Yishmael Folgendes so verfasst und sagt, es gibt 4 Unterteilungen hinsichtlich der Sühne. Wenn jemand darin versagt, ein positives Gebot, und ich habe das mal so in diese Du sollst, in die nicht Du sollst nicht, sondern Du sollst hineingenommen, ein positives Gebot nicht erfüllt hat, ertappt sich dabei und er empfindet Reue, so haben sie sich die Gedanken machen, dann wird's ihm auf der Stelle vergeben. Ja, sie haben darüber nachgedacht. Sie waren nicht so nonchalant, dass sie sagten, naja, irgendwie wird das schon sein. Nein, ist mir das vergeben. Sie nahmen die Sache ernst. Wann wird mir was vergeben? Wenn ich Reue zeige. Reue kam in jeder Form dieser Vorstellung von Sündenvergebung auf. Also Versagen bei den positiven Geboten oder Gesetzen wird durch aufrichtige Reue vergeben. Da haben sie dann auch eine Bibelstelle dafür sich genommen und unterstrichen, die Erkenntnis in Jeremia 3, 22. Da steht dann folgendes, 3, 22. Diese Worte, das steht schon in Vers 14 auch, wenn ich zurückkehre, da sagt nämlich Gott, kehrt um. Oder Vers 13, allein erkenne deine Schuld und kehr um. Und dann auch in Vers 22, kehrt zurück. So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Also so sagten die Rabbinen, gut, also bei diesen, wenn wir da merken, wir haben das nicht erfüllt, brauchen wir nur Reue zu üben und sagen, vergib uns, dann scheint doch das in unserem Leben wieder in Ordnung zu sein. Wenn aber jemand ein negatives Gebot, das sind die Gebote 5 bis 10, übertritt, dann muss er nicht nur Reue zeigen, sondern dann muss ihm auch eine Strafe, eine Sühne aufgelegt werden, dass er abbüßen muss und er muss zugleich noch auf das Opfer von Yom Kippur warten. Dann wird ihm auch dies vergeben. So haben sie sich Gedanken gemacht in 3. Mose 16, 30. So nannten sie, unterstrichen sie das mit diesem Wort. Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden. Dann werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Ja, das ist doch schon beruhigend, so dachten sie bei sich. Und dann die dritte Form, eine Sünde, die aber mit dem Tod eigentlich bestraft werden müsste. Diese kann nur durch Reue, den Versöhnungstag, Yom Kippur, von der Strafe befreien und durch Leiden während des ganzen Jahres. Also, ja, sie machten sich also über die Endgültigkeit irgendeiner Vergebung schon Gedanken. Sie ließen das nicht einfach so stehen, ich gebe ein Schaf, ich gebe dort ein Stier und irgendwie wird das schon in Ordnung kommen, sondern ist das wirklich in Ordnung? Die Unsicherheit im Herzen blieb. Und hier haben sie den Vers aus Psalm 89, Vers 33 sich zur Grundlage genommen. Sie haben also geforscht, ob das so sein könnte, ob sie wirklich dadurch eine Versöhnung erreichen. Da heißt es dann, wenn sie meine Ordnung entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünden mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Also daher sind sie gekommen, ich muss dann ein ganzes Jahr geplagt werden, dann würde ich auch davon befreit werden. Wer aber absichtlich sündigt, so haben sie sich Gedanken gemacht, das kann ja auch sein, dass jemand im Volk ist, der absichtlich Gottes Namen entweiht, kann durch Reue die Strafe nicht aufheben. Auch der Versöhnungstag gibt keine Erleichterung, sondern nur das Leiden bis zum Tod kann diese Sünde sühnen. Also welch eine Arbeit der Gedanken, sind mir meine Sünden auch vergeben? Jesaja 22, 14 nahmen sie da auch zur Grundlage. Und wir verstehen, wenn jemand so geprägt ist, die Heiden, die hatten ja von dieser Sache überhaupt keine Ahnung. Ja, die lebten ja so dahin und kriegten, ich sag's mal ein bisschen einfach, das Evangelium dargereicht. Darf's gläubig werden. Hatten gar keine Ahnung von diesem Opferdienst, von diesen Fragen. Wird durch das Opfer alle Sünde getilgt oder wie verhält sich das? Jesaja 22, Vers 14. Aber meinen Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart, wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Sie nahmen also das daraus, das ist auch die Parallele zu der Wüstenwanderung, wo Gott gesagt hat, alle, die jetzt aus Ägypten gezogen sind von 20 Jahren und darüber und die haben jetzt gelästert, haben gesagt, wir können gar nicht in das Land einziehen, was Gott gesagt hat, die kommen nicht rein. Die müssen hier sterben. Und da haben sie abgelehnt, aha, solches bewusste Auflehnen, das kann nur noch mit dem Tod, mit dem eigenen erledigt werden und gesühnt werden. Also hier muss etwas Wichtiges geschehen. Eine andere Lösung besagt, dass die Sünde eigentlich überhaupt zu groß ist, um in Wahrheit durch irdische Opfer gesühnt werden zu können. Und wir kennen diese Aussage, die Kain bereits ja schon über seinem Leben sagt, ausrief, er sagt ja, meine Sünde ist zu groß, dass sie vergeben werden könnte. Ist zu groß. Nicht? Also auch zu diesem Punkt sind sie gekommen. Aber jetzt sollten sie merken, ja, das stimmt. Jetzt hast du mal verstanden, wie stark deine Übertretungen sind. Ja, da kann man ja nur noch zusammenbrechen und weinen. Nichts hilft, um diese Übertretung gänzlich zu löschen. Und jetzt wurden sie daran erinnert, Gott hat aber ein Opfer ersehen. Was das, was durch Menschenhand und durch Tiere nicht möglich ist, möglich geworden ist. Eine totale Hinwegnahme der größten Sünde aller Sünden. Deswegen muss es doch eine Form, so dachten sie, geben, um doch noch in die Erlösung zu kommen. Und sie dachten da an Malachi 3, Vers 7, wo Gott sagt, ja, wenn du dich zu mir bekehrst, dann zeige ich dir das. Dann bekehre ich mich zu dir. dann zeige ich dir das. Und sie brachten es auf die Formel, tue, was du kannst, Gott wird den Rest tun. Du kannst nichts machen, um deine Sünde loszuwerden. Gar nichts. Bekehre dich zu mir, spricht der Herr, dann bekehre ich mich zu dir und zeige dir, was ich für dich bereitet habe. Also an dieser Stelle wird und musste jedem deutlich werden und soll auch uns deutlich werden, wie schwerwiegend Sünde vor Gottes Augen erscheint. Die an Jesus Christus gläubig gewordenen Juden sollten nun das deutlicher erkennen, dass die Erfüllung von Jesaja 1, Vers 18 in Christus vorhanden ist. Wenn auch die Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Ja, wie? Nur in Christus, in dem besseren Opfer. Das ist das himmlische Opfer. Warum brachte Jesus Christus das bessere Opfer? Warum brachte er ein himmlisches Opfer? Sie wurden gleichsam daran erinnert und auch wir natürlich, nur dadurch, weil er vom Himmel kam. Und so heißt es ja auch im Johannesevangelium, dass niemand gen Himmel fährt, außer der, der vom Himmel kommt. Nur dadurch konnte Jesus Christus ein größeres Opfer bringen, ein himmlisches Opfer bringen, weil er vom Himmel kam. Der Messias, der aus der Ewigkeit in die Zeit kam. Das sollten Sie ganz neu verstehen, dass er eben mit diesem Versöhnungsopfer in das Himmlische einging. Wir denken an diese Worte, die Jesus nach seiner Auferstehung zu Maria Magdalena sagte und zugleich auch einen Auftrag gab, dass sie den Jüngern mitteilen sollte, was er jetzt tut nach seiner Auferstehung. Dass er nicht zuerst zu ihnen kommt, sondern dass er zuerst auffährt zum himmlischen Vater. In Johannes 20, Vers 17 steht Folgendes. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Ich bin geopfert, bin dieses einmalige Opfer. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Jetzt geh hin zu meinen Brüdern, sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Bevor Jesus also 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt den Jüngern immer wieder erschien, mit ihnen redete, sich anfassen ließ, brachte er das Opferblut gleichsam ins Allerheiligste des Himmlischen, um dort das zu vollführen, was kein Tieropfer, kein irdischer Gottesdienst vollführen konnte. Gehe hin und sage, ich fahre jetzt auf zu meinem Vater, zu eurem Vater. Somit versöhnte er in Ewigkeit alle, die an ihn glauben. Hier sollte also die Gültigkeit des Opfers deutlich werden, zumal dieses Opfer in Jesus auch nur ein einmaliges sein musste, weil es ein himmlisches ist und weil es ein himmlisches war. Wir haben gelesen im Hebräerbrief, sonst hätte er von Anfang der Welt immer wieder geopfert werden müssen, so wie die Tiere ständig geschlachtet worden sind. Aber es war ein einmaliges, weil er das, was er opferte, direkt in den Himmel trug und nur deswegen dorthin tragen konnte, weil er aus dem Himmel kam. Hier verstehen wir, warum Gott sich selbst in seinem Sohn senden musste, weil niemand das auf der Erde oder wo auch immer er sich befand, bewerkstelligen konnte. Im Propheten Jesaja steht, er half sich selbst. Und Paulus schrieb später, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er tat es mit sich selbst. Und hier verstehen wir auch, und werden sofort hellhörig, wenn irgendeine Lehre sagt, Christus ist nicht Gott. Dann merken wir, dann gibt es auch keine Erlösung. dann gibt es keine ewige, keine himmlische Erlösung. Und das ist natürlich eine satanische Aussage, aber wir hören das ja immer wieder auf verschiedenen Ebenen, sogar bis in christliche Kreise kann das hineingehen, in kirchliche Institutionen, dass man Jesus von Gott trennen will. Dass man ihn gleichstellt mit anderen Religionsstiftern und sagt, das ist nun der eine Weg, die haben einen anderen Weg, wir haben alle einen Gott. Versteht ihr? Hier wird etwas annulliert, was Gott selbst in Szene gesetzt hat. Und viele Menschen fangen an, darüber nachzudenken, ja, ist das so? Ja, könnte ja so sein. Ich verstehe das sowieso nicht, dass Christus und der Vater eins ist. Kriege ich ja hier auch oft diese Fragen gesagt. Verstehe ich sowieso nicht, dann könnten eventuell die anderen sogar recht haben. Das sind die Einflüsterungen, denen auch manche der Hebräer erlegen waren. Und bis zum heutigen Tag sagen viele, sie verehren Jesus Christus. Ja, als den großen Prophet, der größte Bruder in Israel. Jesus, unser Bruder. Nicht? Oder wie Shalom ben Korin sagt, ja, mit dem Christen, wir glauben wie die Christen zu Christus, aber nicht an ihn. Wir glauben wie Christus, aber nicht an ihn als Gott. Ja, für uns ist er der Größte. Der Allergrößte. Aber er ist nicht Gott. Und somit bleibt also da der Gedanke der wirklichen Erlösung noch außen vor. Das unveränderliche Resultat, was daraus aus diesem Opfer Christi entstand, ist eben, dass es für die, die an ihn glauben, kein Gericht mehr gibt. Durch dieses himmlische Opfer für Sünder ist das Resultat für Glaubende feststehend. Und das sollen wir uns auch ganz neu in dieser Passionszeit vors Herz stellen und annehmen. Es ist feststehend, das Resultat. Denn nach diesem einmaligen Opfer gibt es eine bleibende Seligkeit, die nicht mehr ins Schwanken kommt. Wir brauchen nicht mehr zurückschauen zu den Opfern im Tempel, zu dem äußeren Gottesdienst, zu einer bestimmten äußeren Form, was ja auch Christen untereinander sich manchmal einfordern und sagen, nur wenn du diese Form hast, bist du richtig. Und wenn du diese Form hast, bist du richtig. Es geht nicht mehr um die Form. Es geht um den Glauben an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, dass er das einmalige Opfer für meine Sünden gebracht hat, und eine einmalige bleibende Seligkeit ans Licht brachte. Und das Resultat wird sichtbar bei der Wiederkunft des Herrn in dieser Zeit. Er wird es zeigen. Aber auch der Unglaube, und das müssen wir dazu sagen, der Unglaube diesem Opfer in Jesus gegenüber hat auch ein unveränderbares Resultat in Ewigkeit, nämlich die Trennung von Gott. Unveränderlich. Der Unglaube hat ein unveränderbares Resultat. Da gibt es nicht eine Zwischendimension, wo man vielleicht doch noch in Ewigkeit irgendwo in den Himmel rutschen kann, so wie es ja auch Lehren gibt, die das versprechen, sondern wer an Jesus nicht glaubt, bleibt außen vor in Ewigkeit und kommt nicht in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Wer in dieser Zeit also von Jesus hört und ihm vertraut und glaubt, wird selig in Ewigkeit. Und die Bibel nennt das die erste Auferstehung. Er kommt nicht ins Gericht. Wer aber in dieser Zeit von Jesus Christus hört und ihn ablehnt und nicht glaubt, kommt in das Gericht zur ewigen Pein. Und das nennt die Heilige Schrift die zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung hin zur ewigen Trennung von Gott. Deswegen haben wir gelesen hier im Hebräerbrief, einmal sterben, dann das Gericht. Im 2. Petrus 2, Vers 9 sagt der Apostel auch über diesen Zustand der Ungläubigen, dass er sagt, sie sind behalten zum Tage des Gerichtes, zur zweiten Auferstehung. In 1. Korinther 15, 22 spricht der Apostel Paulus aber zu den Gläubigen und sagt, haltet daran fest, wenn ihr an Jesus glaubt, dann seid ihr in Christus alle lebendig gemacht worden, und zwar in Ewigkeit, unveränderbar. Ich lese mal diese Verse in Offenbarung 20, Vers 6 heißt es, selig ist der und heilig, der Teil hat an dieser ersten Auferstehung. Was passiert mit dem? Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also wer an Jesus Christus glaubt und zur ersten Auferstehung dadurch kommt, wird keine Begegnung mehr haben mit dem Gericht zur Verdammnis. Das ist ein endgültiges Resultat von Golgatha. Und das sollten auch die Hebräer hier verstanden haben. Und in den Versen 12 bis 15 lesen wir dann weiter, auch noch in Offenbarung 20. Ich sah dann die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Wer ist das? Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der ewige zweite Tod, der feurige Pfuhl. Wenn jemand nicht in dem Buch gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, dann wurde er in diesen feurigen Pfuhl geworfen. Also die Endgültigkeit, das Opfer von Golgatha und der Glaube daran ist die Endgültigkeit zur Seligkeit. Und zur totalen Tilgung aller Sünden, nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Und der Nichtglaube ist auch eine Endgültigkeit in der Ewigkeit zur ewigen Verdammnis, zum zweiten Tod. Also die christliche Gemeinde, Urgemeinde hier in Jerusalem auch, konnte trotz der Einsicht, wie schwer die Sünde ist und wie wenig die irdischen Opfer halfen, davon loszuwerden, neu froh werden, indem sie auf Jesus blickten und erkannten, er ist das Opfer, auf das wir eigentlich gewartet haben. Durch Jesu Opfer ist die Sünde aufgehoben worden. Und das Wort aufgehoben bedeutet, als ob sie nie existiert hat. So sieht Gott uns an. Und das musste damals den Gläubigen gesagt werden. Sie waren schon gläubig an Jesus und trotzdem, der Einfluss von außen machte sie schwankend, so wie uns manchmal auch. Ja, da grübelt man nach, ach, naja, hat der Herr mir nun alle Sünden vergeben? Nicht? Da kommen einem so viele negative Gedanken. Ach, wer weiß, vielleicht habe ich doch noch nicht alles bekannt, aber ich weiß ja auch gar nicht mehr, was ich bekennen soll. Und dann kommt wieder dieser Druck. Nein, was ich weiß, das bekenne ich. Was ich nicht weiß, hat der Herr auch getilgt. Und ich bin frei. Das soll uns Mut machen, auch in dieser Zeit, und soll uns froh machen. Auf der einen Seite die Einsicht und Erkenntnis, wie schwer die Sünde ist, aber auf der anderen Seite das wunderbare himmlische Opfer, das uns total befreit hat. Ich lese nochmal diese Verse. Also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt, und da gebe ich noch einmal zu bedenken, dass wir am Ende der Welt leben. Ja? Das ist auf uns auch geschrieben, nicht nur jetzt in der Zeit, sondern die ganze Gnadenzeit ist Ende, zum Ende der Welt hin. Ja, seitdem Jesus den Sieg errungen hat, Jetzt aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht, so ist Christus auch einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten zum Heil. So wird Jesus kommen und alle, die ihm angehören, werden ihm freudig entgegengehen. Und die auch erweckt werden, die werden ihm zujubeln und ihn gerne empfangen. Das ist dieses Fertige. Und wir können da nochmal anhand des Modells studieren, was alles so vorher gehen musste, was Gott verordnet hat. Das dürfen wir also nicht übersehen. Ich denke, Menschen haben sich sowas ausgedacht. Ja? Gott hat das verordnet. Aber um deutlich zu machen, wie überaus sündig die Sünde ist. Und dass keiner helfen kann, außer Gott selbst, an den wir uns wenden dürfen. Soweit zu diesen Versen aus dem Hebräerbrief.